Die Freundschaft ist bestimmt durch gemeinsame Interessen der beiden, durch diese Bewegungen repräsentierten Völker und durch die Gemeinsamkeit der Grundlage ihrer Ideen und Handlungen des gesunden Menschenverstandes. Ich möchte Nationalsozialismus und Faschismus geradezu als den in politischen Formen gegossenen gesunden Menschenverstand bezeichnen.